wenn derselbe Karim Ali Nassef, den alle nur Abu Saif nennen, heute von dem Anschlag erzählt, ist sein Atem kurz, seine Stimme leicht schleppend. Die US-Militärs haben mich in ihre Basis nach Balad gebracht, ein Ort zwischen Kirkuk und Bagdad. Und dann haben sie mich in ihrem Militärhospital operiert. Sie haben meinen linken Unterarm amputiert, einige meiner Organe operiert, die Bauchspeicheldrüse und die Lunge und mein linkes Bein, das verletzt worden war. 3 Monate und 10 Tage dauerte die Behandlung. Ich habe Glück gehabt. Die meisten, auf die gezielt ein Anschlag verübt wird, kommen nicht mit dem Leben davon. Der sunnitisch-arabische Stammesfürst Abu Saif hat sich für seine Besucher Zeit genommen. Wir sitzen auf roten Plastikstühlen vor seinem Anwesen, einem Haus, das an eine südamerikanische Hacienda erinnert, im großzügigen Garten. Der besticht nicht durch bunte Blumen oder früchtetragende Bäume. Es ist die weitläufige knallgrüne Rasenfläche. Schierer Luxus in Multaka, einer der trockensten Gegenden des Irak, südwestlich von Kirkuk. Die Folgen des Attentats auf Abu Saif vor knapp einem Jahr sind unübersehbar. Der linke Ärmel seiner schwarzen Anzugsjacke ist leer, mit einer Sicherheitsnadel hochgesteckt. Zwischenzeitlich muss er sein linkes Auge abwischen, weil es tränt. Der 51-Jährige wirkt angeschlagen, manchmal depressiv. Doch er ist und bleibt der Chef eines Clans mit mehreren tausend Mitgliedern. Immer wieder schauen Angehörige vorbei, immer wieder wird er angerufen. Die Menschen schätzen seine Ratschläge, seine Erfahrung, sein Wissen. Das reicht jedoch nicht so weit, dass er sagen könnte, wer hinter dem Anschlag auf sein Leben steckte. Der Irak ist ein Schlachtfeld, das für alle möglichen Attentäter offensteht. Bis heute wissen wir nicht, wer hinter den vielen Attentaten im Land steckt, wer sie finanziert. Es gibt vielerlei Anschuldigungen und Verdachtsmomente, aber keine Beweise. Wahrscheinlich ist, so vermutet Abu Saif, dass er umgebracht werden sollte, weil er ein Führer der Sahwa ist, einer Miliz, die gegen Al-Qaida-Kämpfer vorgeht. Es ist 2 Jahre her, 2007, da wurden die ersten dieser sogenannten Erweckungsgruppen gegründet, auf Betreiben der sunnitischen Stämme, zunächst in der zentral gelegenen Provinz Anbar und später auch in anderen. Die Sahwa war unsere Idee. Wir wollten nachts vor allem uns schützen. Dann haben wir uns mit den Amerikanern und den irakischen Militärs zusammengesetzt und wir sind übereingekommen, dieses Projekt auszuweiten. In Multaka allein haben wir heute 1195 Kämpfer. Die US-Militärs machten sich das ehemals irakische Konzept schnell zu eigen. Sie sahen darin die Chance, die sunnitisch-arabischen Stämme, die bislang häufig mit Al-Qaida gegen sie gekämpft hatten, auf ihre Seite zu ziehen. Wenngleich Abu Saif heute bestreitet, dass Leute seines Stammes jemals im Widerstand waren. Wir haben niemals im Widerstand gegen die Amerikaner gekämpft. Wir haben keine Informationen über die Terrorgruppen in dieser Region. Es hat Kooperationen gegeben, wie überall im Land. Aber es hat keine organisierte Form des Widerstandes gegeben. Selbstverständlich suchen die Terrorgruppen sich Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten. Aber hier gibt's keine Kollaborateure. Die, die es gegeben hat, wurden verhaftet oder getötet. Es sind schwache Persönlichkeiten gewesen, die von ihren Großfamilien isoliert worden waren. Und die haben für jeden gearbeitet, der sie bezahlte. Wie auch immer, im gesamten Irak sollen mittlerweile mehr als 100.000 Männer Sahwa-Kämpfer sein, bezahlt vom US-Militär. Jeder Kämpfer bekommt 300.000 irakische Dinar, aber wir verhandeln darüber, dass der Sold auf 500.000 erhöht wird. 300.000 irakische Dinar. Umgerechnet sind das rund 230 Euro. In ein paar Monaten soll die Zentralregierung in Bagdad die Finanzierung der Sahwa übernehmen. Sie auch soll dafür Sorge tragen, dass die Kämpfer keine Milizionäre bleiben. Es gibt eine Übereinkunft, die vorsieht, dass die Sahwa in der irakischen Armee aufgeht. 80% der Männer jedenfalls. Die restlichen Männer sollen eines Tages in andere Staatsdienste treten. In wenigen Monaten soll dann allein die Zentrale in Bagdad die Finanzierung übernehmen. Diese Zahlen stimmen nicht mit denen der irakischen Regierung und denen der US-Armee überein. Und die Milizionäre sind der Mehrheitspartei von Regierungschef Nouri al-Maliki auch nicht unbedingt willkommen. Maliki steht einem Bündnis von schiitischen Arabern vor, die in der von sunnitischen Arabern dominierten Bürgerwehr eine Bedrohung sehen. Sie fürchteten, hieß es häufiger, mit den Sahwa-Kämpfern würden die regulären irakischen Sicherheitskräfte von Terroristen und Milizionären unterwandert. Ungeachtet der Tatsache, dass Sahwa-Kommandeure wie Abu Saif Al-Qaida-Verbindungen seiner Männer leugnen und vor allem ungeachtet der Tatsache, dass auch ein großer Teil der schiitischen Milizionäre nach 2003 in Armee und Polizei eintraten. Fest steht aber, dass ein Teil der Milizionäre in das staatliche System integriert werden soll. Für die Männer südwestlich von Kirkuk, wo die Arbeitslosigkeit nach US-Angaben mehr als 40% beträgt, ist das eine Perspektive. Das Programm ist in dreifacher Hinsicht ein Erfolg. Erstens gehen wir gegen die Arbeitslosigkeit an. Zweitens bekämpfen wir die Terroristen und drittens unterstützen wir die regulären Sicherheitskräfte. Und das alles hat zu einer Stabilisierung der Region geführt. Erfolgreich ist das Sahwa-Programm allerdings auch, weil es von weiteren Maßnahmen flankiert wird, zum Beispiel durch sogenannte Micro-Grants von bis zu $2,500. Letztlich Spenden der Amerikaner, mit denen Iraker beispielsweise kleine Geschäfte eröffnen können. Obendrein haben die Amerikaner Aufbauprojekte vorangetrieben. Sie haben angefangen, Schulen zu gründen, das Wassersystem zu erneuern, die Stromversorgung aufzubauen. Außerdem haben sie uns neue Moscheen errichtet. Alles Dinge, die vorher nicht da waren oder nur in begrenztem Maße. Seit vergangenem Februar haben die US-Militärs allein in der Stadt Kirkuk $18 Millionen ausgegeben. Und wie sieht Abu Saif den Rückzug der US-Armee aus den irakischen Ortschaften? Der Rückzug wird eine Lücke im Sicherheitssystem hinterlassen. Die irakische Armee wird sie nicht füllen können, wenn die Amerikaner sich zurückziehen. Doch vielleicht arbeitet die Bevölkerung künftig mit der Polizei und der Armee zusammen. Dann könnte diese Lücke langsam geschlossen werden. Doch gerade deshalb wird die Sahwa wichtig bleiben. Wir sind Teil des Sicherheitssystems und wir sind dazu bereit, unser Land zu verteidigen.